wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Im Bermuda-Funk. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio und Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 18.06. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Unser Gast ist heute Abend die Band Tiptop aus Köln. Ja, schönen guten Abend. Ja, das ist der Thomas gewesen. Und da gibt es noch den Dirk. Ja, genau, hallo. Und wer bist du nochmal? Olli. Olli, genau. Ja, die drei spielen auch am Freitag im Sonic Ballroom. Ja, genau, als Vorband für Schmutzki und C-Cube-I, wie sie richtig ausgesprochen werden, glaube ich. Ja, genau, C-Cube-I. Habt ihr euch die Bands ausgesucht? Nee, ich glaube, wir wurden mit ausgesucht. Wir suchen selten die Bands mit aus. Genau, wir lassen uns die Bands mit aussuchen, für die wir vorspielen dürfen, ja. Ja, dann gibt's von euch schon irgendwie eine Platte oder sowas? Oder irgendwie was? Nee. Nicht ansatzweise. Also wir haben ja, wie wir gleich erfahren haben, auch eventuell hören werden, jetzt 3 Demos im Netz auf Bandcamp, welches aber ziemlich, sagen wir mal, grottige Aufnahmen sind. Der Dirk kann ein bisschen mehr zu sagen. Ja, wir haben es einfach mit einem kleinen MP3-Rekorder im Proberaum mitgeschnitten. Also nichts Besonderes, aber man kann halt hören, was wir machen. Und wie gesagt, Freitag im Sonic Ballroom kann sich jeder anhören, was wir machen. Ja, also man kann sich ein Bild bei den Demos machen, was es ungefähr geben würde, wenn wir live auftreten und es klingt normal. Ja, und ich habe euch ja schon mal gesehen im Etablissement und da fand ich euch schon sehr beeindruckend. Lag wahrscheinlich am Alkohol. Lag wahrscheinlich am Alkoholpegel. Definitiv, den braucht man auch in der Regel schon vorab. Ja. Also man sollte zumindest mit nicht unter 3 Bier starten. Das ist sehr wichtig. Ist auch so eine Grundregel. Ich habe so das Gefühl gehabt bei euch, ihr wisst selber nicht, wohin die Reise geht, wenn er mal auf der Bühne steht. Am Anfang schon. Ja. Am Ende nicht mehr. Das ist richtig. Ja. Das ist wohl wahr. Aber das ist auch das Nette daran. Also auch zwischendurch kann es mal passieren, dass wir die Kursrichtung etwas ändern. Ja, ich habe auch gesehen, du hast die Gitarre dabei. Haben wir aber vorsichtshalber mitgenommen, weil wir wissen nicht, ob das jetzt akustisch besser klingt als auf den Demos. Wir sind uns noch nicht so sicher gewesen. Ja, deshalb seid ihr hier zum Ausprobieren. Ja, weil wir nicht wussten, ob du überhaupt die digitalen Sachen ansatzweise für spielbar befindest. Tja, da gucken wir mal, ne? Machen wir mal einen Test. Da spielen wir mal ein Lied von euch, von der Band Tiptop. Wir haben keine Probleme. Right. Ja, das war ein Lied von Tiptop aus ihrem Proberaum. Was mich da ja wundert, dass man, ich habe ja früher auch mal in einer Band gespielt vor vielen, vielen Jahren, als ich noch jung und knackig war. Und da hatte ich mich nie gehört im Proberaum. Also als Sänger. Weil die anderen alle so laut waren. Und bei dieser Aufnahme habt ihr da eine richtige fette Gesangsanlage drin oder sind die anderen so leise? Nee, da ist tatsächlich eine Gesangsanlage drin. Also. Ja, dank den Papaya Juice Addicts, die weiterhin da stehen lassen. Psst, achso, die wissen das, ja. Ja, ja, natürlich. Nee, deshalb, wir haben eine super Gesangsanlage im Proberaum und da hört man den Gesang sehr gut. Ja, obwohl wir auch laut spielen, das ist wohl wahr, während der Probe auch, ja. So, jetzt ist er wieder vom Pissen zurückgekommen. So, war's gut. Hast du denn Dings gefunden, denn zum Runterdrücken? Ja. Wo das Wasser rauskommt? Ja. Ja. Super. Der Olli findet einiges. Ja. Ja, typischer Fall von Bassist. Ja, was macht das sonst noch so an Aktivitäten außerhalb? Außerhalb der Band. Unserer unglaublichen Musikgeschichte, ja, die wir da reißen. Ja, ich fange mal links an, dann kann der Dirk mal erzählen. Ich denke nochmal drüber nach. Ja, ich bin des Öfteren halt im Sonic Ballroom und kassiere zum Beispiel das Geld ab von den Leuten. Ja, da hängen wir gerne rum, ist ein netter Laden, uns gefällt es da sehr gut. Ja, ansonsten. Ja, Olli, was machst du so in deiner Freizeit? Nix. So, der Olli macht nix. Also neben dem her, dass ich arbeiten gehe, was machen wir noch außer der Musik großartig? Ich glaube, ansonsten bleibt tatsächlich nicht viel als quasi Unternehmung in irgendeiner Form mit Freunden und tatsächlich dann auch relativer Stammgast im Ballroom öfters zu sein, gehört sicherlich auch dazu. Ja. Bier trinken ist zeitzuweilen eine Leidenschaft, die wir dann schon gemeinsam teilen, auch gerne während der Probe vor allem. Ja, und neben so ein bisschen freizeitsportlichen Aktivitäten und Job ist da auch erstmal nicht mehr viel mehr. Ihr seid ja alle drahtige Jungs. Obwohl wir trinken, meinst du? Ja, obwohl der nichts macht. So, obwohl wir nichts machen. Ja, wir tüchtigen uns ja körperlich quasi schon während den Proben und bei Auftritten. Dirk ist ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer von A nach B. Olli ist ein leidenschaftlicher Gänger. Mhm. So, und wie gesagt, ich komme aus dem Gartenbaugewerbe ursprünglich und muss mich daher körperlich auch gerne öfters mehr bewegen. Vielleicht liegt es daran, oder es sind halt eben, wie bei dem Lied auch erwähnt, nur unsere Gene. Wer weiß das schon genau. Oder außer Bier trinken bleibt nicht viel. Mir fällt da nicht viel zu ein. Wir sind einfach drahtige Jungs. Ja, ja. Ja, was fürs Auge. Deshalb könnt ihr auch auf der Webcam bei pogoradio.de könnt ihr die drei Jungs bewundern. Auch was fürs Auge war es hier. Ja, das ist eigentlich auch die Geschichte, wie wir zu unserer Karriere gekommen sind. Also es war tatsächlich ursprünglich so, dass wir nur unseres Aussehens wegen gecastet wurden und hatten dann Background-Sänger. Das flog aber auf, so wie damals auch schon bei Milli Vanilli, als Paradebeispiel zu nennen, die vielleicht einige aus der Szene hier kennen. Die Einzigen, die aufgeflogen sind. Die Einzigen, die aufgeflogen sind. Nee, aber bei uns lief es unbekanntererweise ab. Wir hatten dann trotzdem Probleme mit dem Label etc., und mussten uns dann tatsächlich als Real Tiptop durchschlagen. Mhm. Und das ging aber nachher dann auch nur noch in dieser drahtigen Punkrock-Richtung eigentlich. Also für die Pop-Szene hatten wir definitiv da versagt. Das wurde früher von Lemmy Kilminster gespielt. Ja. Was hat er gemeint? Genau das. Wer wurde gespielt? Was wurde gespielt? Mein Part wurde früher von Lemmy Kilminster gespielt. Vom Kilminster. Wegen dem Namen jetzt, Tiptop, habt ihr da irgendwie keine Probleme wegen Namensrechte? Noch nicht. Da gibt es ja bestimmt irgendwie einen Supermarkt, der seine Produkte auch so benennt. Nein. Nee? Nee, wir haben viel größeres Problem in der Hinsicht. Es gibt in Köln, es gibt einen Kiosk namens Tiptop. Es gibt eine Fahrradreparaturwerkstatt namens Tiptop. Es gibt irgendeinen Filterhändler, ich glaube für Fahrzeuge, der heißt auch Tiptop. Ja. Das ist richtig. Und es gibt noch Tippitoppi Fahrrad Express. Und Gebäudereinigung Tiptop. Das Schlimmste ist allerdings eigentlich, das haben wir aber erst später festgestellt, dürfen wir es offiziell, ist ja egal. Dann sollen sie herkommen. Es gab wohl mal ein Nebenprojekt von Sportfreunden Stiller, oder gibt es, die sich auch Tiptop nennen und ein gleichnamiges Lied gemacht haben. Jetzt weiß ich, an wen du mich erinnerst. Okay, wir brechen das jetzt hier ab. Wir brechen das sofort ab. Nee, aber das haben wir aber im Nachhinein erst festgestellt. Nee, du hast Sportfreunde Stiller gesagt, da muss man jetzt einen Schwedenkräuter trinken. Das ist hier so Gesetz, ja. Echt? Ja. Ja, gut. So, das wusste ich bestimmte natürlich. Bestimmte Bands, die, wenn die hier erwähnt Gott. Werden, muss man Schwedenkräuter trinken. Ich bereite das jetzt vor. Währenddessen spielen wir ein schönes Lied von der Band Rattenkönig aus Hannover. Das heißt An die Wand gedeutscht. Es kassiert jetzt was in Deutschland. Die Mäuler gehen auf. Beweisen völlig ungehemmt. Das Scheitern an sich selbst. Der Scham und Zielen unterstellt, was er selber nicht hatte. Ja, das ist jetzt. Ich habe mir jetzt nämlich Schnapsgläser gekauft extra aus widerstandsfähigem Material. Allerdings habe ich gesehen, die sind ja 04. Nee, 4CL. 4CL, nicht 04. 04? So, jetzt kriegt jeder mal ein Schnapsglas. Ja, vielen Dank. Ja. So, auf die Stimmung hier, ne? Zum Wohle. Ja. Ja. Prost. Prost. Ja. Klirrt nicht so gut, ne? Oh ja. Apropos widerstandsfähig. Meins hat einen Riss. Ist alles daneben gegangen. Aha, Medizin. Scheiße. Was sind das für Rotzgläser? Erstmal zu Penny. Oh. Ja. Zum Glück, ist da, noch einen. Zum Glück ist da kein Zucker drin. Oh. Musst du wohl noch einen trinken, oder? Es hat auch eine reinigende Wirkung, wenn es daneben läuft. Boah, Alter, das ist Zahnputz. Boah. Ja, was ist das? Das ist gesund. Ja. Ja. So schmeckt es auch, wie vom Arzt verordnet. Ja. Echt. Boah. Wir können gerne nachher noch einen trinken. Nee, vielen Dank. Also ja. Ja, also vielen Dank zuerst. Und nein, danke erstmal nicht. Gott. Ja, langsam wird es Zeit. Kann ich mal die Gitarre auspacken? Dann machen wir ja ein bisschen musikalisch weiter, oder? Ach du Jemine. Ja. Ich versuch's. Ah, dann können wir aber, wenn, wir wissen ja gar nicht, was wir spielen oder so. Ich hole die gleich, ich hole die was mal rüber. Was ich ja gut finde an eurer Band oder an euren Liedern, dass sie nicht so lang sind. Ja, also ich mag ja so Bands nicht, die Lieder haben, die länger als 3 Minuten sind. Ich war immer ein bisschen kürzer. Meistens kürzer. Auf der Probe verlieren wir uns schon mal. Ist uns auch schon mal auf dem einen oder anderen Auftritt passiert, aber dann immer nur phasenweise pro Lied. In der Regel versuchen wir es da schnell rumzukriegen, weil wir meistens auf den Konzerten auch nicht so viel Zeit haben, da in der Regel als Vorband, und müssen dann gucken, dass wir in einer halben Stunde oder jetzt wie am Freitag eine Dreiviertelstunde fertig sind mit dem, was wir haben. Und wir haben halt schon so viel, dass wir die Dreiviertelstunde gut voll kriegen, und dann beeilen wir uns einfach. Und ich rede dann auch nicht so viel wie jetzt. Ja. So, dann hol mal die Gitarre her. Ich hol mal rüber. Ja, genau. Ich halte so lange das Mikrofon. Gut. Du klopfst auf den Tisch und dann, oder? Nee. Ja. Ich brauche Zigarette dabei. Genau. Aber ihr könnt dazu. Der Dirk will jetzt Kamm spielen. Kamm spielen? So, ich halte jetzt ein Mikrofon an die Gitarre und du hältst das Mikrofon an. Oder wer singt denn eigentlich? Sehr gerne. Ja, wir müssen gleich alle zusammen brüllen und ich versuche dann zu singen. Ja, warte, ich mache mal mein Mikrofon noch in die Mitte. Ja, super. Rein, ja? Warte mal hier, da könnt ihr mal alles so hier reinreden. Geht das tiefer? Da könnt ihr alle mal so hier in das Mikro. Das geht schon. Jetzt, pass mal auf, ich mache das hier mal. Ich mache hier mal den Tonmeister. Das ist jetzt rein improvisiert. Aber ja, das wissen die Leute ja. Hoffentlich stimmt die Gitarre, nachdem ich sie gestimmt habe. Nicht zu verwechseln mit der Brüllversion in E. nicht mal, wo wir sind. Aber uns wird schon verziehen, weil wir so unglaublich gut aussehend sind. Sag doch einfach scheißegal, scheißegal. Sag doch einfach scheißegal, scheißegal. Sag doch einfach scheißegal, scheißegal. Sag doch einfach scheißegal, scheißegal. Lassen das so mal erstmal stehen. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich gebe euch mal die Mikros wieder zurück. So, jetzt. Ich glaube, die Aufnahme, was ich gerade hier auf den Kopfhörern gehört habe, das war besser als eure Bandcamp-Sachen. Nein, wie kann das denn sein? Ja. Das glaube ich wie ja jetzt nicht. Wie kann das sein, ja? Das Wahnsinn. Also jetzt bin ich platt. Dabei haben wir uns auch so viel Mühe gegeben bei den Bandcamp-Aufnahmen. Wir waren jung und wir hatten das Geld. Ja, wir machen jetzt weiter mit einer anderen Band, die heißen Sunpower. Oder nee, wir machen jetzt was anderes. Nee, wir spielen jetzt ein Lied von Sunpower. Das dauert nur eine Minute. So viel Zeit muss sein. Ich brauche jetzt auch noch ein Bier. Mann. Und dann geht's weiter hier im Pogo-Radio, im Bermuda-Funk oder wahlweise dann bei Punkrockers Radio, gerade live. Ich muss auch mal lesen, was hier der Chat schreibt. Wir haben nämlich eine Online-Redaktion, die das Ganze mehr oder weniger kommentiert oder Tipps gibt oder Sachen sagt, die ich irgendwie vergessen habe. Ne? Die Punkfledermaus schreibt zum Beispiel, täusche ich mich oder hat der Rüdi heute Geburtstag? Nein, ich habe erst am 30. Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Achso, da haben wir Glück gehabt. Ja. So, und jetzt kommt Sunpower mit dem Lied Busted. Geht weiter. Jetzt kannst du mir Fragen stellen hier. Man müsste eure Mikros erstmal in die Hand nehmen. Wer kann Fragen stellen? Was? Du willst mal gerade fragen. Ach so, nee, ja, ich frage gerade, weil du uns ja erzählt hast, du machst das seit 13 Jahren, das leidenschaftlich gern und ich habe gerade nur kommentiert, so, ich finde das echt lustig hier und es macht Spaß, dass du sagtest, ich fragte, wie du das denn anstellst, also auch mit diesen Bands. Du holst ja jetzt, ich meine, uns kennt kein Schwein, ja? Ja. Und du hast uns da im Äther gesehen und hast gesagt, hier, wollt ihr nicht mal bei uns ins Radio kommen? Genau, so mache ich das. So, und so läuft das aber regelmäßig ab. Immer. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, ich habe jetzt am Sonntag Jim Tablowski Experience gesehen und angequatscht und, nicht durchgefickt, sondern angequatscht und eingeladen. Und dann, als sie hier waren, hast du sie durchgefickt? Nee, die kommen ja noch. Also. Ja. Dann einfach mal so gesagt, so. Hört ihr das Geräusch? Seltsam, oder? Ja, ich glaube, Deutschland hat gewonnen. Wahrscheinlich, ja. Mindestens. Nein, Quatsch. Ich bin mir ganz sicher, Deutschland hat gewonnen. Ich könnte euch jetzt auch das Ergebnis sagen, wenn ich die Zeitung von vorgestern in der Hand halten würde. Ja. So, wo ist denn der Aschenbecher? Hier. Okay, dann braucht ihr auch einen, ne? So. Danke sehr. Nee, aber du gehst, also was für Läden würdest du jetzt zum Beispiel, wo ist so die Grenze? Also das schon so AZ, Ballroom, hier in Köln. Ja, hier in Köln. Wo wir jetzt quasi haupttechnisch auch bisher spielen. Ja, da gehe ich halt auch immer hin, weil alles andere ist immer irgendwie zu big. Also so Underground wüsste ich jetzt nicht, was ich da verloren hätte. Nee, also noch oder nicht. Oder Live Music Hall oder sowas. Da war ich einmal drin jetzt. Ich wohne seit 4 Jahren in Köln, war ich das erste Mal in einem Live-Music Hall, weil ich da eingeladen worden bin. Freikarte und sowas. Ja. Oh, da werde ich nie mehr wieder reingehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie so einen riesen Hinterhof haben. Ja, und man muss aufpassen, dass die Decke den nicht auf den Kopf hält. Mhm. Das ist auch so eine Sache da. Das stimmt. Ja, naja. Ja, aber du hast recht. Also ich war auch jahrelang nicht da. Also die Live höchstens, wenn mal irgendein Konzert ist, was man unbedingt sehen will. Ne? Aber auch Underground bin ich früher sehr gerne auch hingegangen, aber mittlerweile ist es nicht mehr so. Ja, der Effekt ist eher heute so, was ist denn heute wieder für ein Parkverkehr hier? Ach, da spielt wieder irgendwer in der Live. Ja. Also das ist eher mittlerweile so die Reaktion. Und ich bin halt auch eher so, ich gehe eigentlich auf Konzerte eigentlich nur wegen Bier trinken. Und dann gucke ich natürlich auf den Bierpreis. Ne? Und wenn der dann 3 Euro für 0,3 ist, dann ist es schon mal eine Bremse. Ja, auf jeden Fall. Für meine abendlichen Aktivitäten. Aber damit markierst du ja auch im Grunde schon mal so dein Endlevel der Bands oder was dafür jetzt eingenommen wird oder wie auch immer. Ne? Machen. Was, nochmal aus der Was hier spricht. Es spricht. Sage es. Ihr sollt euch lieben und glücklich sein miteinander. Amen. Ja, das ist auch das, was wir versuchen. Also letzten Endes wollen wir ja nur Harmonie verbreiten. So. Funktioniert auch ganz gut, wenn die Leute vorher eben was getrunken haben schon mal. Die werden in der Regel harmonischer. Also das Genre von Leuten, was wir kennen, wird harmonischer. Es gibt doch diesen aggressiven Part. Aber ja, die können nicht Bier trinken, die sollen es einfach lassen. Ja, genau. Dem stimme ich zu. Ja. Die sollten lieber zu Hause Gartenzwerge sammeln, schlagen. Zum Beispiel. Ja, oder Gartenzwerge schlagen. Ja. Das wäre doch mal genau. Das wäre doch mal ein Vorschlag. So ein Agro-Typ und sagst, schlag doch einfach mal ein paar Gartenzwerge in 2. Das wäre doch mal was. Aber so empfinde ich das halt wirklich. Ne? Die Leute, die sich jetzt sowas angucken wie uns in der Regel, sind definitiv keine feindselig Gesinnten. Und daher macht es ein noch Glück mehr. Ist das so. Ja, ein Glück ist das so. Und daher macht. Die Leute sind ja meistens pure Publikumsbeschimpfung. Ja, ansatzweise. Der Olli gibt sich da manchmal Mühe, aber wir versuchen das im Rahmen zu halten und die Leute eher mit zu animieren. Aber daher macht es auch in der Regel immer Spaß. Also wir hatten durchaus auch schon Kommentare in Tübingen angesprochenes Konzert, wo wir hingefahren sind. Immer noch dankbar der Freundin, die uns da quasi hingeordert hat. Es hat Spaß gemacht, da zu spielen. Es war allerdings vor nicht allzu viel Publikum, welches da war. Ist zu einem Viertel teils geflohen und hat sich etwas in die hintere Ecke gedrängt. Es gab ein nettes Pärchen, was nach vorne kam und uns mit abgefeiert hat. Parallel hatten wir aber auch den Kommentar, was war das denn, was ihr da gemacht habt? Ich fand das irgendwie gut, aber ich weiß nicht, was es war. Inklusive dem Kommentar, ihr wart scheiße. Und das fand ich eigentlich so, das war so durchweg, haben wir da alles bedient, was notwendig war. Und da waren wir auch sehr zufrieden mit nachher. Ja. Habt ihr keine Illusionen zerstört? Wir haben gar nicht erst versucht, Illusionen aufzubauen. Ah ja. Ja, wir spielen jetzt noch was aus eurem Proberaum, oder? Wo ist Pepe? Ja, das ist super. Ja, das ist super. Ja? Pepe gibt es übrigens wirklich, den haben wir eben noch kurz getroffen. Oder wollt ihr das irgendwie vielleicht auf der Gitarre irgendwie? Wollt ihr es auf der Gitarre spielen oder mit Demo-Version? Komm. Nee, wir hören uns das an. Ja, meinst du? Zu anhören? Ja, ja. Ja, wir haben den Pepe gerade noch gesehen. Wer ist denn das eigentlich? Unser ehemaliger erster Gitarrist. Quasi. Also wir hatten mal noch einen Gitarristen. Ach so, das sei noch zu erwähnen. Wir treten auch tatsächlich für 4 Lieder ungefähr um den Dreh rum. Ich hoffe, der Jens bringt mich nicht um. Mit noch einem Gitarristen auf. Einfach nur aus Spaß. Der hat bei uns mal mitgeprobt. Spielt eigentlich ganz woanders. Aber der Lappen. Aber der wird bei uns dann auch auf der Bühne zu Gast sein. Ja. Jens, wenn du das hörst, du kennst meine Stimme. Du spielst alle Stücke mit, du Lappen. Sonst hast du es echt nicht verdient. So, das ist ein Statement. Tipptopp. Wo ist Pepe? Yeah. Ja, hier, Pogo Radio im Bermudafunk und wir haben heute den 18.06. Eigentlich nicht, aber eigentlich schon. Irgendwie schon. Irgendwie schon, ne? Ja, ich fühle mich gerade wie am 18.06. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Viele, viele Tage jünger auf jeden Fall. Viele Tage jünger. Ja, wie alt bist du eigentlich? Du siehst so verdammt alt aus. Ja, es reicht. Ja, sag mal. 40. 40? Okay. Das war doch gelogen jetzt. Ja. 40? Er ist zwar der Senior bei uns in der Band, das stimmt. Aber wir wissen aber selber gar nicht, wie alt der Olli ist. Wenn er den Bart aber ab hat, ja. Bart. Sieht der aus wie 28, ohne Scheiß. Nee, er ist relativ frisch rasiert. Er meinte, die Vögel haben genervt. Die Vögel im Bart. Ja, die Nester im Frühjahr. Wenn du morgen als erstes von irgendwelchen wildfremden Vogeleltern mit Würmern in den Mund gefüttert wirst und davon aufwachst. Ja. Das ist echt Luxusgejammer. Ja, aber da habe ich echt ein bisschen Neid auf den Olli. Mhm. Ich habe versucht, mir in echt monatelanger Arbeit so eine Art Bart zu züchten. Das hat so ein bisschen funktioniert. Aber der Witz war, der Olli hatte sich zwischenzeitlich, als ich dieses versuchte, den Bart rasiert, ja, komplett, ja, ja, der war nackt, ja, also im Gesicht, ja, Gott sei Dank nicht komplett. Und ich glaube, 2-3 Wochen später hatte der Olli wieder doppelt so viel Bart wie ich. Das ist unglaublich. Ich wollte mir auch schon einen Bart wachsen lassen, vor vielen Jahren. Allerdings habe ich das Problem, dass sich dann die Barthaare wieder einwachsen. Aber alle, komplett. Ich weiß, das ist so ein Spezialthema von mir, aber ich möchte dazu jetzt nichts sagen. Da bist du in der richtigen Sendung. Ja, wenn schon, denn schon. Ja. Mein Tipp an alle da draußen ist einfach wachsen lassen. Habe ich auch gedacht, ne? Aber es ging halt irgendwann. Nach dem 10. Tag ging es nicht mehr, weil dann hat sich das dann wirklich so entzündet alles. Also ich kann mir nicht vorstellen, auf einer einsamen Insel ausgesetzt zu sein, weil ohne Rasierzeug, weil dann werde ich sterben an meiner eigenen Barthaarvergiftung, weil sich die Barthaare dann wieder nach innen graben wollen. Ja, der Olli wird sterben, weil er sich den Hals bricht, weil er über den Bart stolpert nach 2 Wochen. Das ist der Unterschied wahrscheinlich. Ja, das macht es für mich sehr viel einfacher. Zu sterben oder zu stolpern? Oder auf einer einsamen Insel zu leben? Ja. Ja. Weise Worte eines alten Mannes. So, ich habe mir jetzt noch was gewünscht von euch. Also entweder wir machen es jetzt so, ich suche jetzt irgendwas aus, ihr sagt irgendeinen Begriff auf Englisch, Französisch, egal was, irgendeinen Begriff oder auf Deutsch. Der Dirk sagt einen Begriff auf Französisch. Ja, Französisch bin ich ziemlich schlecht, also komm, in der Auswahl, aber sag mal irgendwas. Diarrhoe, nee. Ja. Diarrhoe, warte mal, wenn ich es richtig schreiben kann. Ist, ne? Ist das überhaupt Französisch? Ja, bestimmt. So. Diarrhoe. Nee, mit Ö oder was? Ja, jetzt frag du mich noch, wie das geschrieben wird, was ich gerade ausgesprochen habe. Es gibt eine Band, die so heißt. Ja, ja? Diarrhea gibt es irgendwas. Ja, Diarrhea, ne? Diarrhea, das ist richtig. Ja. Und die Band heißt Leucemia. Das, ja, dann haben die Durchfall oder sowas in der Art und Läuse. Ich habe keine Ahnung. Spielt so einfach. Thank you. Ja, das war die Band Leusemia. Und jetzt die Frage an die Band. Was glaubt ihr? Oh, was ist denn hier los? Wer macht denn sowas? Scheiß Redaktion. Scheiß Praktikanten. Redaktion. An der Musiktechnik. Kommentar. Ja. Also, wo kommen die Band her, die wir gerade gehört haben? Was glaubt ihr denn? Leusemia, also Diarrhoe. Diarrhea heißt das Lied und die Band heißt Leusemia. Ja, und ich habe ja letzte Sendung habe ich so ein Quiz gemacht. Ich kriege immer CDs geschickt, obwohl das eigentlich total out ist. Und aus Brasilien. Guck mal, wenn er was sagt, dann aber hier. Aber es stimmt Punkt. Zwar nicht, aber es ist auf jeden Fall mal der richtige Kontinent. Ja, da hast du dich ganz schön weit. Da musst du hier auf der richtige Mikrofon. Kontinent. Ja. Okay. Ja. Okay, jetzt ich warte. Du musst raten, jetzt bist du dran. Ich muss noch dazu sagen, letzte Sendung habe ich ein Quiz gemacht, also ich wollte meine unzähligen Promo-CDs loswerden. Und hab sie alle auf einen Schlag verlost an einen gewissen Daniel AZ und er war nicht in der Lage, die dann am Sonntag abzuholen in diesem AZ. Und die liegen jetzt immer noch bei dem Typ an der Theke, am Tresen oder am Eingang irgendwie. Also wenn irgendjemand von euch diesen Stapel CDs findet, er gehört euch. Wenn irgendeiner den Stapel. Kommenden Freitag. Das ist jetzt dann quasi, da kommt jetzt noch der Donnerstag, für die, die es nicht wissen, und dann ist Freitag. Boah, ja. Wer ist dann ja voll in Köln. Drin, ja. Wer dann in Köln ist, soll bitte schön ins Sonic Ballroom kommen und soll sich pünktlich um 9 Uhr tipptopp anhören. Die ersten Besucher, die an der Kasse stehen und sagen, tipptopp klingt schön und sieht gut aus. Und die auch sagen, pass mal auf, ich ergänze es jetzt noch. Die sagen, Leusemia, die Band aus Peru. Die kriegen auf jeden Fall 4 Freikarten, die ersten 2. Also was müssen die ersten 2 jetzt sagen? Die müssen wir ja auf die Gästeliste setzen, sonst müssen wir ja zahlen für die. Nee, die müssen auf jeden Fall mal auftauchen. Die müssen auftauchen. Die müssen einfach nur kommen, ja. Was müssen die sagen genau jetzt? Mit Leusemia inklusive? Muss ich das Mikrofon dann hinhalten an den Bart. Tipptopp spielt super und sieht hervorragend aus und Leusemia ist aus Peru. Ah, okay. Ja, und du musst schon ein bisschen näher rankommen hier, weil das du bist nicht mehr in der Kamera drin. Ach, das ist ja nicht schlimm. Für die. Ich weiß eh nicht, wohin mit allem hier. Ja. So, und jetzt hören wir noch ein Lied von Tipptopp, Akustikversion. Ach so, jetzt ja. Schon? Ja, jetzt schon, ja klar. Die Zeit rennt uns davon. Oh. Und es wird Zeit, ja. Wir gehen nochmal hier und tot. Ah ja, so. Das hat gelitten unter jedem einzelnen deiner Lebensabschnitte. Und es tut mir leid, dir die Diagnose mitzuteilen. Dein Gehirn ist nicht mehr da, es ist alles nur noch Brei. Du bist so hirntot. Oh, oh, oh, hirntot. Du bist so, oh, hirntot. So unglaublich hirntot. Nach dem tausendsten Sonic, Kettenfett, war die letzte deiner Hirnzellen irgendwie weg. Und es tut mir leid, aber du bist nicht mehr der Alte und ich kann dich nicht mehr mitverwalten. Du bist hirntot. So, oh, oh, hirntot. Ohne Niveau, oh, oh, hirntot. So unglaublich hirntot. Schubidubu. Juhu! Yeah! Ja, das waren gerade Tipptopp hier live. Yeah. Tipptopp. Ich versuche mich hier zu sortieren. Was ist das für eine peinliche Sprüche auf der Gitarre? Die Gitarre ist peinlich, aber ja. Die ist auch, ohne Scheiß, ich habe eben nochmal nachgerechnet, ja. 24 Jahre alt. Und damals durfte ich da AC/DC-Aufkleber drauf machen. Und ich durfte da Fear Factory draufschreiben. Und ich durfte auch eine verfickte Harley Davidson draufkleben, die von irgendwem ja, war, toll. Den ich, keine Ahnung. Mhm. Und ich durfte auch Fuck Off draufschreiben, weil ich froh war, dass ich diese paar Worte auf Englisch überhaupt sprechen konnte und schreiben. So, von daher finde ich das völlig in Ordnung. Ja, schön. Und das war eher so die Hardrock- und Crossover-Zeit meiner selbst, weil mit Punk hatte ich ja immer nur so bedingt mal Berührungspunkte über den Dirk. Und dann später den Ballroom und tralala. Und dann mochte ich einfach die Leute und dann war alles gut. Achso, ansonsten interessiert dich die Musik überhaupt nicht. Ich das klingt jetzt ein bisschen hart. Nein, ich mag auch mehr als einige Punkrock-Lieder, aber ich bin tatsächlich nicht aus, also ich komme nicht aus diesem Genre in irgendeiner Form. Aus welchem Genre kommst du? Ja, wie man das haben will. Also wie gesagt, früher so ein bisschen Hardrock gehört, dann eher über die Crossover-Schiene, ich komme näher in die und dann lief es so über so ein bisschen Freestyle-Geschichte dann in den Hip-Hop rein. Ja. Kannst du battlen und so? Ja, battlen? Kann er. Ja? Ja, kann bei, er sehr gut. Bei Panzer.de oder was meinst du jetzt? Nicht battlen bei Panzer.de, sondern bei... Nein, wir haben uns, es waren dann in der Form, Freestyle. Ja, es waren teilweise so kleine Grüße Battle. Grüße an den Vlog. Grüße an den Vlog, genau, die müssen wir noch rausschicken. Es waren dann, auch so eine Art Battles und es gab dann Freestyle-Wettbewerb und Pipapo, aber es war auch mehr so just for fun. Und das einzige großartig öffentliche da wurde ich dann auch ohne meines Wissens angemeldet und mitgenommen. Also es war aber schon eine Phase von ein paar Jahren, wo es dann auch sehr viel Spaß gemacht hat, das zu tun. Einfach nur so. Ja. Oder mal auf der Bühne. Oder tatsächlich auch mal im Ballroom nebenbei, wo du aufgerufen wurdest auf einmal von so komischen drei Kanadiern, das einfach mal zu tun. Und das hat aber auch viel Spaß gemacht. Also man soll ja nicht sagen, im Sonic ist ja auch ab und zu mal so zweimal im Jahr ist da ja auch mal so eine Art Hip-Hop-Act. Aber wenn schon was sehr ausgewählt ist, wie ich finde, wo ist mein Bier? Wie ich finde und was, da ist ja nur ein Schluck drin, egal. Und aber auch sehr, sehr ausgewählte, so spezielle Sachen. Also jetzt nicht irgendwie so das Metier komplett bedienen, sondern schon, also kurz gesagt, gute Musik von guten Künstlern. Und das ist, glaube ich, auch so das Ausschlaggebende. Egal, ob es jetzt Hip-Hop ist, ob es Punkrock ist oder was weiß ich. Also es muss einem ja in irgendeiner Art und Weise gefallen und zusagen. Und ich finde, wenn es gut gemacht ist in irgendeiner Form und ehrlich rüberkommt, dann kann ich mir da einiges geben. Ja, so sehe ich das. Ja, das ist auch der Schiffel vom Löbach sind erreichbar. Und der Herzbube sucht Band auf wirliebenunsalle.de. Ich muss sagen, du hast eine geile mindestens. Radiostimme, Olli. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist richtig geil. Kannst ihn ja als Co-Moderator anstellen. Auf jeden Fall. Oder als Hauptmoderator. Ja. Haupt- oder Co-Moderator. Sag mal was. Komm, sprich. Gib mir. Sprich. Gib's mir. Komm. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Und jetzt auf Griechisch. Nein, das reicht. Ich schneide dann die Buchstaben zusammen und dann kann ich dann den Text selber bilden. Das war, glaube ich, auch sein Plan. Also sowas, ja. Das kostet dich 5.000 Euro. Mm. Zahle ich aus der Portokasse. Und ich zahle es gar nicht. Ist da noch ein billiger. Gar kein Max mehr. Wir müssen mehr Schnaps trinken. Nee, tu mir mal. Ja, so ihr habt noch Angst gehabt, dass ihr euer Bier, euer viel Bier Alter. Irgendwie nicht irgendwie ich hab leer noch, kriegt. Ich hab noch einen Bax da stehen. Für dich ist auf jeden Fall noch was da. Ich hab, ich hab da hinten noch einen Bax im Petto. An der Tüte steht auch noch was. Ja, das ist gut. Halt mal das Mikro. Komm, wir spielen mal ein schönes Lied von Jugendrente. Da, wo die Punks sind. Wir gehen dahin. Da, wo die Punks sind. Du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da hin, wo du warst, du da h funktioniert nie. Klappen. Und dann, ohne Scheiß, dann, am Ende habe ich die Hunde losgelassen. Ach, sind wir wieder drauf? Also, ja, Entschuldigung. Wie machen wir die Sendung jetzt noch weiter? Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Da können wir noch irgendwie was Akustisches spielen oder wir können irgendwie noch lustiges Trinkspiel machen oder sowas. Oder Trinkspiel? Bist du irre? Keine Ahnung, euch hat es doch so gut geschmeckt. Wir können auch versuchen, beides zu machen. Ja. Wobei, ich weiß nicht, was dann zuerst erfolgen sollte. Obwohl, bring erstmal den Schnaps, dann spiele ich bis zum Ende der Sendung irgendwas. Auf jeden Fall, der Olli, der muss auf jeden Fall noch einen Rekord brechen. Also es war noch niemand hier, der dreimal in der Sendung gepisst hat. Ja. Danke. Bitte. Gerne. Ja. Das ist ein Kompliment, Olli. Das ist ein Kompliment. Die waren... Ich weiß. Die waren alle so aufgeregt, die haben alle vorher gepinkelt, aber du warst so entspannt, du hast erst entschlossen, während der Sendung dreimal auf Klo zu gehen. Ich wollte erst mal gucken, wie sich's entwickelt. Das ist halt, der Olli ist schon somit auch der Smarteste in unserer Band. Auf jeden Fall. Ja. Sind ja Bassisten eh. Immer. Ja, ja. Ja. Zumindest einer von dreien. Ja. Der versteckt das ganz, ganz geschickt hinter seinem Bart und der Baseball-Cap, aber da steckt schon viel mehr dahinter, als man glaubt. Also Bassisten sind ja allgemein sehr tiefsinnig. Ja. Das, tiefe Töne, tiefer Sinn und so ein Kram. Mhm. Sagt ja der Volksmund, glaube ich, oder nicht. Keine Entschuldigung. Jetzt ist er jetzt so verschüchtert. Okay, jetzt müssen wir intervenieren, Rüdiger. Ja, machen wir was mal, oder? Ihr habt euch ein Lied gewünscht von Notgemeinschaft Peter Pan. Die erste Band, die hier ein bisschen bekannter ist, die heute Abend spielt. Eine Band aus Hamburg. Die haben ein Lied gemacht, Reclaim Your Pub. Ja, eine Band, mit der wir gerne mal auftreten würden. Ach so. Ja, auf jeden Fall. Ihr wolltet euch jetzt hier ein bisschen anbiedern, oder wie? Nein, das sind Kumpels von mir aus Hamburg. Ich kenne die teilweise recht gut. Und es ist immer schön, mit denen zusammen auf einem Konzert zu sein. Es hat organisiert. Denen gefällt mir persönlich sehr gut. Es sind nette Jungs. Ich bin auch immer gerne in Hamburg bei denen und unternehme was mit denen. Ist ja da, wo der Sibbe mitspielt, ne? Ja. Bitte? Wo der Sibbe mitspielt. Ja, der Sibbe, genau. Ja, ja, und es ist organisatorisch nie zustande gekommen. Nein, wir wollen es jetzt nicht anbiedern. Rüdiger. Schönen Gruß nach Hamburg. Schönen Gruß nach Hamburg, auf jeden Fall. Die kennen mich gar nicht mehr. Ich war nur einmal da. Sind die jetzt bald fertig? Ein Gequietsche ohne Ende. Sag mal, habt ihr irgendwelche Tipps? Es gibt ja einen Haufen Bands da draußen, die wollen unbedingt auch mal in Köln spielen und auch mal in diesem sagenumwobenen Sonic Ballroom. Aber ihr spielt ja da eigentlich auch bloß, weil der Dirk da irgendwie die Kasse macht ab und zu. Ganz so ist das nicht. Nein, es war sicherlich einfacher, gefragt zu werden. Also wir haben nicht darum gebeten oder gefragt, dort zu spielen. Das wollen wir einmal hier ganz klarstellen. Wir haben uns immer gewünscht, dass wir doch irgendwann einmal auftreten können. Es war, also war zumindest so mein Wunsch mal, dass wir einfach da mal spielen. Egal, ob da 5 Leute stehen, 2 oder 30 oder 50. Ursprünglich kenne ich den Dirk aus dem EDP. Ja, das ist richtig. Ja. Und daher war der Sonic für den Olli nie eine Option. Hä? Nein. Nee, der Roman. Hallo, Gruß an Rösel, bitte. Ah ja, Gruß an Rösel. Da durften wir uns im Museum durften wir auch schon spielen. Mittlerweile Mitbesitzer, Herr Rösel. Tralala. Ich weiß nicht, ob er das jetzt so gerne hört. Auf jeden Fall hat der uns in den Laden geholt. Ja. Und da waren wir sogar das erste Mal Hauptband. Aber da ist ja der Dirk ja auch irgendwie am Mischer. Ja, gelegentlich auch. Ja. Ja. Gelegentlich, ja. Nee, aber darüber ist es halt tatsächlich nicht gekommen. Also es wäre jetzt ein bisschen gemein. Also es war schon gemein, oh Gott, jetzt bin ich beleidigt. Nein, es war so, dass wir tatsächlich von einem der Mitbetreiber des Ballrooms gefragt wurden irgendwann in einer betrunkenen Soli-Konzertaktion. Letztes Jahr hat er mich gefragt, ob wir dann spielen wollen. Ich habe natürlich gesagt ja und dann war natürlich die zweite Frage, ja, wie heißt ihr denn? Und mir fiel halt nichts Besseres ein. Wir hatten ewig lange über einen Namen beratschlagt vorher und konnten uns auf nichts einigen. Wir hatten bis da keinen Namen. Und da unser Bassist ständig Tip-Top gesagt hat, habe ich dann einfach Tip-Top gesagt. Also nicht zu unserer Band. Also Olli sagt grundsätzlich immer Tip-Top, wenn irgendwas gut ist. Dann hatten wir auf einmal oder weniger gut. Ja. Und haben im Sonic Ballroom gespielt. So, damit war der Name geboren. Genau, und dann haben wir gespielt. Also es war nicht nur über Kontakte, es war einfach auch der Reiz. Ach, wenn das jetzt zu viel geredet wird, höre ich auch. Trotzdem habt ihr irgendwie ein Jahr Vorlauf gehabt, irgendwie, so wie ich das gerade rausgehört habe, ne? Ja, also mehr. 2 Jahre vor heimlich geprobt. Nee, wann ihr geprobt habt oder wie lange es euch schon gibt, sondern wie lange ihr gebraucht habt, dann, dass ihr mal endlich im Sonic Ballroom spielen dürft. Ja, das, wie gesagt, das ist halt so gekommen. Ernsthaft? Muss ins Mikrofon reden. Das ging auch ernsthaft echt mit der Namensfindung zusammen, so einfach. Das hat am längsten gedauert. Die Namensfindung. Ja. Obwohl es dann sehr schnell ging, weil dann war es sehr spontan. Also das heißt, ich habe euch jetzt gebucht für den 20. Schlag mich tot. Wie heißt ihr denn? Und dann hat der Dirk halt, Dirk hatte gerade erst 1,5 Flaschen Bier getrunken oder so, überlegte kurz, aber intensiv und dann kam halt Tip-Top bei raus. Dann war der Name geboren, dann kam man nicht mehr drum rum. Ich glaube, wir hatten ungefähr um die 25 Namen mal aufgeschrieben und fanden die aber alle irgendwie scheiße. Und was dann waren dabei? Könnt ihr euch noch an irgendeinen Namen erinnern? Oh Gott, weiß ich gar nicht. Trecker und Schnaps, unser Untertitel war auf jeden Fall einer davon. Was so schöne Ideen. Köter, aber das gab's auch schon, ne? Nein, Monsterspitz. Katzenhund, was hast du noch? Schotterparkplatz und so lustige Sachen. Ja. Es gab ja alles sowas wie Band ohne Namen oder No Use for a Name oder so ein Quatsch, den gab's ja schon alles. Deshalb fand ich also Dirks Variante sehr cool und wir haben dann, wie gesagt, im Nachhinein erst dann herausgefunden, dass es da schon irgendjemanden gab, der schon mal so geheißen hat heißen. Ja, und auf Bandcamp sieht man ja auch, dass ihr schon so ein Logo habt, ne? Ja, wir haben mehrere Logos. Ja. Das eine ist, dass unser neues professionelles Logo. Ja, das offizielle Logo. Was ich auch sehr gut, wir nehmen das jetzt einfach mal als offizielles Logo, was sich auch sehr gut auf T-Shirts macht. Ja. Ich habe dir auch noch 3 Aufkleber mitgebracht. Es ist unheimlich wichtig, dass man T-Shirts und Aufkleber, da darf man irgendwie sein Hauptaugenmerk nicht davon ablenken, von der Musik. Ja, genau. Unheimlich viele Bands leben von ihrem, guck mal die Ramones an. Wir haben ohne Scheiß, ich habe ein T-Shirt produzieren lassen und das haben wir auch verkauft. Das ist kein Scherz. Dieses T-Shirt haben wir echt verkauft. Ich glaube, ich habe einen Verlust eingefahren von 2 Euro, meine ich. Ja, das ist aber für die Menge gesehen ist es eigentlich okay. Ne? Finde ich auch. Ja. Deshalb. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Und spielen durften wir nicht erst. Wir sind immer mit unseren bekackten Instrumenten, weil wir immer samstags proben mussten, sehr leidlicher Tag zum Proben eigentlich, sind wir immer dann zum Abschluss, so Feierabendbier der Probe erstmal, sind wir im Ballroom. Du musst ins Mikrofon reden. Samstags trittst du auch meistens auf, da bist du gut vorbereitet. Also so rein von so einem Biorhythmus her und allem. Ja, stimmt. Also so, insofern stimmen wir uns schon immer auf Konzerte ein, die wir bis dahin nie spielen durften. Und sind dann immer da reinmarschiert in den Ballroom mit Instrumenten. Und ich frage, ja, ihr kommt jetzt schon seit einem Jahr hier, kommen die immer mit Instrumenten, was macht ihr denn? Und ich so, ja, wir machen halt. Und dann kam halt irgendwann diese Frage, so, ihr könnt mich jetzt mal, ihr spielt jetzt, wie heißt ihr? Und dann kam der ganze Scheiß halt so ans Rollen. Das ist ein gutes Stichwort. jetzt spiel noch mal ein letztes Lied hier noch mal hier live mit deiner Wandergitarre. Ach du Jemine, ein letztes. Welches haben wir eben beschlossen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist egal. Was dir einfällt. Ja. Was mir einfällt. Wir sind am 20.06. im Sonic Ballroom in Köln. Ja, das sagen wir gleich nochmal. Danke. Gut. Mir fällt gerade nichts ein. Naja, egal. Mir fällt echt nichts ein. Dann spiele ich was ganz Einfaches kommt jetzt. Mhm. Bitte beachten, es ist die Akustikversion. Also nicht verwechseln mit dem, was wir auf der Bühne spielen würden. Wenn ich nicht betrunken bin. Dann sing mal weiter, Olli. Nee, Thomas, du. Okay, wir singen jetzt alle. Ja, super. Nochmal. Und wenn ich dann nicht betrunken bin, dann steh ich gerade auf. Und wenn ich dann mal aufstehe, mach ich dann seh ich geradeaus. Und wenn ich dann eine Flasche aufmach, denk ich mir, ich setz mich hin und schreib was auf, was Sinn macht, was aus zwei Akkorden besteht und das geht so. Kann mir meine Karten auch nur selber zinken und mir jeden Tag euch alle schön trinken mit zwei Akkorden. Geht das eigentlich nicht, aber ist okay. Mit zwei Akkorden. Egal. Und wenn ich dann getrunken hab, verlasse ich auch das Haus. Und die ganze Welt sieht so wunderbar blau aus. Und ich denk mir, hey, hier draußen mache ich mir noch eine auf. Und dann geh ich nach Haus und dann schreibe ich mir was auf. Und das geht so. Zwei Akkorde. Zwei Akkorde. Zwei Akkorde. Zwei Akkorde. Zwei Akkorde. Zwei Akkorde. Zwei Akkorde. Zwei Akkorde. Reichen uns. Und wenn ich dann mal heimkomm, dann geh ich bald ins Bett. Aber vorher trink ich noch eine und fände es dann ganz nett, wenn ich mich noch einmal hinsetze, schreib mir etwas auf. Und ihr steht jetzt alle hier und nickt auf diesen Scheiß noch drauf. Es sind nur zwei Akkorde. Zwei Akkorde. Mit zwei Akkorden. Zwei Akkorde. Mit zwei Akkorden. Zwei Akkorde. Zwei Akkorden reichen uns. Ja, sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Die wunderbare Band Tiptop hier live im Studio bei Pogo Radio im Bermudafunk. Du hast heute Geburtstag. Nein, das ist gelogen. Ja, komm, gib's zu. Nein, nein. Nein, aber wir würden uns freuen, wenn uns selbst wenn es jetzt hier welche hören und denken sich, oh Gott, die trotzdem kommen würden, uns mal live zu sehen. Fände ich wunderschön. Ja, wir sagen es nochmal, nächsten Freitag, der 20.06. Tiptop Sonic Ballroom. Wir spielen zusammen mit C-Cubed Eye aus Hamburg und mit Schmutzki aus Stuttgart. Genau, ach C-Cubed Eye sind aus Hamburg, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die wären alle aus Köln. Ja, hast du das Programm nicht gelesen? Doch, natürlich. Ja, guck mal, es ist international. Von Nord bis Süd, alles international. Mir schwört der Kopf. Hier ist noch ein Bier übrig jetzt. Ja, ein Bier trink's. Ich habe den Kühlschrank noch voll mit Bier. Trink's. Und vor allem, der hat immer noch diesen Schweden-komischen Hustensaft. Schwedentreuder. Ja, das war hier wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der, ich muss nochmal aufs Datum gucken, 18.06. ist, dann lasse ich meine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Hörern. Und ja, jetzt hören wir noch ein Lied an von The Poor Devils, eine Band aus Würzburg. Ja, die bringen bald ihre neue Platte raus. Tower of Strength. Strength? Tipptopp. Ja. Strengst. Strengst. Strengst heißt er. Strengt. Strengst. Das ist TS. Ja, irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall haben sie was bei einfallen lassen, bei dem Namen. Dürfen wir noch sagen, dass es uns eine Freude war? So, jetzt bin ich raus. Es war uns eine Freude, hier zu sein. Dankeschön. Ja, bitte. Jederzeit wieder. Ja, also, tschüss, macht's gut, putzt euch die Zähne und wascht euch die Achseln und genau. Ab und zu ist auch mal die untere Region dran. Danke. Genau. Tschüss. Prost.